Bürger dieser Welt. Es ist an der Zeit, euch die Wahrheit über die Menschheit zu sagen. Vielleicht wird euch diese Geschichte schockieren und euer mühsam vom System aufgebautes Weltbild wird zerstört, jedoch ist es die Wahrheit, die euch so lange vorenthalten wurde. Diese Wahrheit wurde von Generation zu Generation von Wissenden im Geheimen weitergegeben. Es ist und war nie geplant von den Wissenden, die Bürger dieser Welt über die Wahrheit zu informieren. Stattdessen erzählt man ihnen seit Jahrhunderten eine Lüge über unsere Herkunft und unsere Vergangenheit. Wir denken jedoch, dass alle Menschen ein Recht haben, die Wahrheit zu erfahren über die wahre Herkunft des Menschen und dessen Bestimmung. Wir sind Renegaten und der Wahrheit verpflichtet. Wir vertreten nicht die Ansichten der Wissenden, die Wahrheit weiter geheim zu halten. Sind Sie bereit für die Wahrheit? Die Zeit ist reif. Wenn nicht, dann machen Sie jetzt aus. Wenn ja, dann verfolgen Sie jetzt aufmerksam die nachfolgenden Informationen an die Bürger dieser Welt, auf dass die vom System konstruierten Lügen in ihren Grundmauern einbrechen werden. Lassen Sie uns jetzt beginnen, die Wahrheit aufzudecken. Sie kamen vor ca. 11.000 Jahren, um das Jahr 9800 vor unserer Zeitrechnung. Eigentlich per Zufall, ohne Absicht. Sie kamen von einem kleinen, unbedeutenden Planeten des Sirius B. Zumindest der Anführer dieser Gruppe kam von dort. Die Ägypter nannten dieses Wesen Tod und die Griechen nannten ihn Hermes Trismegistos. Die anderen kamen aus den Plejaden, sozusagen Anhalter des Universums. Sie begleiteten Tod, bis dieser, nennen wir es, einen Unfall baute. Das Schiff geriet in ein instabiles Wurmloch und kam per Zufall zur Erde. Das Schiff war durch dieses Wurmloch so stark beschädigt, dass es nicht weiter fliegen konnte. Die Besatzung machte eine Notlandung auf der erdabgewandten Seite des Mondes, stieg in das kleinere Rettungsschiff, die Osiris, um und machte sich auf den Weg zur Erde. Das Mutterschiff muss sich immer noch auf dem Mond befinden. Der erste Landepunkt war im Gebirge, das auf der Grenze des heutigen Anatoliens und Syriens liegt. Von dort erreichte die Besatzung das spätere Ägypten, zu dieser Zeit ein überaus grünes Land. Das fruchtbare Gebiet war wesentlich größer als heute. Sie landeten in der Nähe des Deltas, dort wo später Heliopolis entstand. Da die Gruppe außerstande war, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das Mutterschiff zu reparieren und eine Heimreise zu wagen oder gar ein neues Schiff zu bauen, blieben sie. Die Einwohner der Erde waren den Wesen der Plejaden so ähnlich, dass sogar Kreuzungen möglich waren. Die Plejaden waren, und solche Zufälle gibt es normalerweise nicht, Abkömmlinge eben jeder Erdbewohner, die bereits hunderttausende Jahre vorher die Raumfahrt kannten, bis eine gigantische, erdumspannende Katastrophe die Überlebenden in die Steinzeit zurückkatapultierte. Die Osiris wurde zum Erkundungsschiff und Horus der Pilot. Isis war sozusagen die Mechanikerin des Teams, während Tod versuchte, sein gigantisches Wissen weiterzugeben und zu erhalten. Die Reliefs von Dendera erzählen davon. Er entwarf den Bauplan der Pyramiden, nicht nur der einzelnen, sondern auch in der Gesamtheit. Die Pyramiden bilden das Sternbild des Orion und weisen damit den Weg zum Sirius, schräg links unterhalb des Orion und den Plejaden, schräg rechts oberhalb des Orion. Irgendwann kam es zum Streit innerhalb der Besatzung. Die treibende Kraft war Seth, der Meinung war, dass die Erde ihre eigentliche Heimat war und eine Rückkehr überflüssig wäre. Er stahl die Osiris und versuchte, das Schiff zu verstecken. Da er die Technik nur unzureichend beherrschte, zu steil in die Atmosphäre stieg und ebenso wieder herunterkam, die Griechen machten aus diesem Feuerball die Sage des Phaeton, musste er die Osiris während der Notlandung verlassen. Das Schiff zerschellte in der Nähe der Oase Siwa. Isis und Horus machten sich daran, die einzelnen Teile zu suchen und wieder zusammenzusetzen. Ein Teil des Plasmaantriebes aber fehlte. Die beiden schafften es, mit der Osiris nach Heliopolis zu kommen. Unmittelbar vor der Landung fiel die Osiris auseinander. Isis und Horus konnten sich retten. So entstand die Überlieferung von der Vereinigung der Isis mit dem toten Osiris und der Geburt des Horus. Seth wurde von der Gruppe verstoßen und verschwand. Er verließ die alte Welt und erreichte Yucatan, wo er die Kunst des Pyramidenbaus und die Geschichte seiner Herkunft weiterreichte. Die anderen der Ersten wurden im Laufe der Zeit zu Göttern, die sich mit den Menschen fortpflanzen konnten. Ihre Nachkommen besiedelten die Götterwelt in ganz Europa und Asien. Irgendwann im Laufe der Zeit zerstörte die Dekadenz der zweiten und dritten Generation die Zukunft und die Nachfahren der ersten starben fast alle aus. Von den ersten selbst lebt nur noch einer, der sich heute Graf von St. Germain nennt. Der Junge ist ein direkter Nachfahre des Horus. Tod selbst starb vor etwa 4500 Jahren. Er ist unter der Chefram-Pyramide begraben. Vieles, was die ersten versuchten, funktionierte. Sie brachten der Menschheit die Zukunft zurück. Anderes war katastrophal, wie gentechnische Experimente. Das Ishtar-Tor und viele sumerische Abbildungen zeigen die Konsequenzen, ebenso der Minotaurus auf Kreta und die Sage der Zyklopen. Im Grabtempel der Apis-Stiere sind keine Stiere begraben, sondern Ergebnisse misslungener Experimente wurden zerstört und in Steinsärgen in Bitumen eingelegt. Tod hatte den genialen Bauplan der verschiedenen Pyramiden entwickelt. Es wird nicht nur der Gürtel des Orion abgebildet, sondern auch der Weg zum Sirius und zu den Plejaden. Gleichzeitig hatte die Form der Pyramiden die Bedeutung, um welche Art Stern es sich handelt. Rote Pyramide gleich roter Stern, Stufenpyramide gleich Stern mit wechselnder Helligkeit, die zusammengefallene Pyramide gleich kollabierter Stern etc. etc. Die Pyramiden in Ägypten. Dass die Pyramiden, und zwar alle in ihrer Gesamtheit gesehen, einige Sterne und Sternekonstellationen widerspiegeln, dürfte inzwischen hinreichend bekannt sein. Etwas, das heute nur noch von der Schulwissenschaft beharrlich ignoriert wird. Die großen Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau symbolisieren die Gürtelsterne des Orion und so weiter. Aber was geschieht, wenn man diesen Gedanken in seiner logischen Konsequenz zu Ende denkt? Dass eben die Pyramiden nicht nur die Sterne symbolisieren, sondern sie sprichwörtlich darstellen. Das Sternbild des Orion symbolisierte bei den alten Ägyptern Osiris. Die Formen, Farben, der Standort und die Beschaffenheit der Pyramiden stellen demnach den Aufbau der dazugehörigen Sterne dar, das heißt ihre Leuchtkraft, Pulsierung und die scheinbare Entfernung zueinander. Die Formen der Spitz-, Knick-, Stufenpyramide, selbst die zusammengebrochene Pyramide von Meidum bekommen dadurch plötzlich einen Sinn. Aber noch ist der Gedanke nicht zu Ende gedacht, denn die Größe und Entfernungen der Pyramiden stehen zwar in einem Verhältnis zueinander, nicht jedoch, wenn man die relativen Entfernungen der realen Sterne betrachtet, das heißt die Pyramiden sind zu groß für die Entfernungen, die zwischen ihnen liegen. Dann stimmt dummerweise die ganze Theorie nicht mehr, außer man nehme den Inhalt der Pyramiden, vergrößert um den Faktor des Verhältnisfehlers der Pyramiden untereinander. Die Tatsache, dass sich ein Muster bildet, ist unverkennbar. Die Unvollständigkeit des Musters bedeutet, dass sich mit Sicherheit weitere Hohlräume in den Pyramiden befinden. Hierbei sollte man jedoch nicht übersehen, dass sich auch unterhalb des Bodenniveaus Hohlräume befinden. Setzt man jetzt, wie oben gesagt, alle Hohlräume im Winkel der Pyramiden, erhält man nicht nur eine dreidimensionale Sternenkarte, sondern gleichzeitig auch die Wege, symbolisiert durch die Hohlräume, immer und außerhalb der Sternekonstellationen, die auf einen zentralen Punkt, ein sehr interessanter übrigens, zulaufen. Ein immenses Wissen, welches man in seiner Gesamtheit betrachtet, den alten Ägyptern wohl kaum zugetraut hätte. Man könnte die Summe aller Pyramiden, übrigens auch der kleinsten, salopp als Autoatlas bezeichnen. Eine gigantische Sternenkarte mit ihren Wegen durch das Universum, einschließlich der Abkürzungen. Der einzige Punkt, der eigentlich noch eine Lösung hat, ist nicht warum, sondern wie. Wer hatte die Macht, zu einem solchen Zeitpunkt das Raumzeitgefüge wissentlich zu ändern und nutzbar zu machen? Etwas, das unsere Zivilisation nicht einmal theoretisch beherrscht. Denn nur unter Zugrundelegung dieser Tatsache ergibt es einen Sinn. Bei allen diesen Überlegungen darf man nicht vergessen, dass die Pyramiden den scheinbaren Stand der Sterne zu einer vergangenen Zeit darstellen, folglich einen bestimmten Zeitpunkt in unserer Vergangenheit zementieren. Soweit zu den Ereignissen, als die ersten, das alte Volk noch lebte. Etwa 4000 Jahre später kam es zu einigen katastrophalen Ereignissen. Nachkommen der Ersten benutzten die Erde und die Menschheit als Spielwiese, zettelten Kriege an, gaben hochtechnisierte Waffen an Menschen und Mischlinge, die später als Könige verehrt wurden, und schauten tatenlos zu, wie sich Hochkulturen damit gegenseitig vernichteten. Jetzt erst wurde Tuts Bauplan der Pyramiden in die Tat umgesetzt, von einigen, die nicht so dekadent wurden. Die Menschheit kommender Generationen sollte wissen, woher die Ersten und damit auch die Menschheit selbst gekommen waren. Ein in Stein erbauter unvergänglicher Straßenplan sozusagen. Die Götter verloren nach und nach ihre Macht und zogen sich in ihre außerirdischen Stützpunkte zurück, unter anderem auf dem Mond und dem Mars. Aber die Erinnerung an diese Götter lebt noch heute in den verschiedenen Religionen der Welt weiter. Die Zeit verstrich, das Wissen ging nach und nach verloren. Die letzten Stützpunkte der Wissenden gingen mit der Vernichtung der Bibliothek von Alexandria und der Zerstörung des Heiligtums von Heliopolis unter. Der Graf zog sich aus Alexandria nach Europa zurück, verbrachte lange Jahre in Sevilla und Cordoba, während der maurischen Besetzung Spaniens. Dort traf er auf die Visigoten, die eine herausragende Rolle spielen sollten. Etwa um 1500 vor der Zeitenwende traf der erste König der Visigoten auf einen Mann namens Sorai, wir kennen ihn unter Thor, dem Donnergott der alten Germanen, einer der Nachfahren, der der gotischen Königin das Auge der Welt übergab. Der versteinerte Wirbelknochen eines Lebewesens, der die Gabe besaß, die einstige Gedankenkraft des Lebewesens auf einen Menschen zu übertragen. Sorai zerstörte das Auge vor der Übergabe leicht, indem er einen Teil herausschlug. Seit dieser Zeit wird das Auge der Welt durch die Generationen getragen, bis die Prophezeiung, dass Sorai zurückkehren würde, sich erfüllt. Die Visigoten wurden in Spanien von den Mauren geschlagen und zogen sich nach Südfrankreich und in die Berge Asturiens zurück. Von dort nahmen viele Nachfahren der Visigoten an den Kreuzzügen teil und gründeten in Jerusalem den Orden der Templer. Dies ist nun ein kleiner Teil der wahren Vergangenheit der Menschen. Der Mensch ist nicht alleine und er war es nie. Es bleibt ihnen überlassen, ob sie diese Wahrheit akzeptieren und an sie glauben, oder ob sie weiter mit der großen Lüge leben wollen. Wir sind Legende. Wir sind die Bewahrer der Wahrheit. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.